Sonett 16 aus die Sonette an Eyard von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 16. Du bist kein täglich Kraut auf Gottes Flur, nicht leicht zu schmecken für gemeine Zungen. Was ich befraß am Gras der Niederungen, kommt nicht auf deiner süße, zarte Spur. Sie wollen Liebe, so wie eine Kur, zu der man eine Baderin gedungen. Doch du scheinst mir begabt mit Züchtigungen, die auf, zu Gott hin, glühn die Kreatur. Du willst nicht Spiel mit dir und halbe Leihe des Leibes zu gelegentlicher Tat. Du willst der Seele große Opferweihe, wie man dereinst vor seine Göttin trat. Gelöschten Ichs in deiner Ahnenreihe muss einer sein, der Blut vergossen hat. Ende von Sonett 16.